Teil 6. Die einzige Gefahr für eine gesunde Entwicklung des Kindes, die man im Märchen sehen kann, ist die allen literarischen Kunstwerken innewohnende Gefahr, dass nämlich der Leser in Versuchung gerät, sich mit dem Helden zu identifizieren, wenn er siegt, und sich von ihm zu distanzieren, wenn er leidet. Die Hörer oder Leser wissen, dass die Geschichte gut ausgeht und ignorieren den Umstand, dass der Held der Geschichte nicht wissen kann, wie sie endet. Daher empfinden sie die Leiden des Helden nicht als real. Dieser Gefahr kann man jedoch in Gesprächen zwischen Eltern und Kindern über die Märchen wirkungsvoll begegnen.